Erster Bildad aus Sua antwortete und sagte, zweiter Gott hat große Macht und ist sehr wichtig. Er macht Frieden im Himmel. Dritter niemand kann seine vielen Helfer zählen. Sein Licht ist überall. Vierter ein Mensch kann nicht vor Gott im Recht sein. Ein Mensch kann nicht rein sein. Fünfter sie, der Mond leuchtet nicht hell genug. Die Sterne sind nicht rein vor Gott. Sechster der Mensch ist noch viel kleiner. Er ist wie ein kleines Insekt.